Ich hoffe es kurz, alles klar. Tja. Hallo, guten Abend. Ich bin Yahya Avci und ich bin der diensthabende Arzt. Und ich würde gerne mit Ihnen das Aufnahmegespräch hören. Sind Sie damit einverstanden? Ja, ja natürlich. Ja, bevor ich Ihre aktuelle Beschwerden frage, möchte ich Ihre persönlichen Daten wissen. Wie heißen Sie? Ich heiße Jürgen Lausin. Jürgen? Können Sie bitte Ihre Vor- und Nachname buchstabieren? Ja, der Vorname J-U-Umlaut R-G-E-N. Jürgen. Ja, ein männlicher Name. Und Lausin, L-A-U-S-I-E-N. Lausin, ja. Frau Lausin. Herr. Herr Lausin. Ja. Jürgen ist ein männlicher Vorname. Ja, schön. Und wie alt sind Sie, Herr Lausin? Ich bin 79 Jahre alt. 79. Und wann genau sind Sie geboren? Am 13. Februar 43. 13. Februar. Okay. Und wie viel wiegen Sie? Ah, ich wiege so 84 Kilo. Ja, 84. Und wie groß sind Sie? 1,78 Meter. 78. Okay. Sind Sie verheiratet? Ich bin ich bin verwitwet. Verwitwet. Und was machen Sie beruflich? Ja, ich bin jetzt natürlich im Ruhestand. Ja, ne? ja. Und früher, was haben Sie gemacht? Ich war an der Universität, habe ich Mathematik unterrichtet. Ja, Mathematik. Ja, Sonnenuntergang. Jetzt yes, ist Sonnenuntergang. Genau. Okay, Herr Lausin, was für Sie sonst? Was für Beschwerden haben Sie im Moment? Ja, also mein Hausarzt hat mich genau genommen geschickt und hat gesagt, ich soll der Sache mal auf den Grund gehen. Und zwar ist mir aufgefallen, dass ich meinen obersten Hemdknopf nicht mehr zubekomme. Und da ist mein Hals ganz geschwollen. Und das ist auf beiden Seiten. Das tut nicht weh, aber ja, das ist halt dicker. Und jetzt irgendwie so in letzter Zeit fühle ich mich nicht so gut. Ich bin so ein bisschen schlapp und nachts muss ich so schwitzen, dann wache ich immer auf. Und muss mich zwischendurch wirklich einmal umziehen, weil ich so schwitze. Und was mir auch aufgefallen ist, ich habe innerhalb von relativ kurzer Zeit 5 Kilo abgenommen. Und da hat mein Hausarzt dann auch gesagt, da gehen Sie mal lieber hier zum Krankenhaus. Ja, ja, Sie haben gesagt, Ihre Hals geschwollen sind. Ja, der Hals ist geschwollen, und, genau. Ja, Sie haben, wie ich Sie richtig verstanden, Sie haben in der Nacht Schwitzen und Abgeschlagenheit, richtig? Ja, also ich schwitze ganz extrem in der Nacht, ja. Ja, und wann, in welchem Zeitraum haben Sie 5 Kilo abgenommen? Ah, das sind bestimmt so 6 Wochen oder so. 6 Wochen. Und ist Ihr Hals oder haben Sie Schmerzen im Hals? Nein, deswegen habe ich das erst gar nicht bemerkt. Das tut nicht weh. Ja. Okay, und Sie haben auch gesagt, beidseitig, ja? Ja. Okay, haben Sie Gliederschmerzen? Oder? Das kann ich eigentlich nicht sagen, nö. Das eigentlich nicht, nein. Nein, okay. Und ja, ja, haben Sie irgendwohin oder irgendwo keine Schmerzen? Ja, richtig. Ich habe Ich habe nirgendwo Schmerzen. Nein, also ich habe immer mal wieder Rückenschmerzen, ja, weil ich schon lange Bandscheibenprobleme habe. Ja. Aber die habe ich ja schon ewig lange. Ja, das ist nicht relevanter, diese Beschwerden. Das ist früher. Ja, Ihre Rückenschmerzen sind schon früher. Die habe ich schon ewig Ja, lange, ja. ja. Und haben Sie das bemerkt, ja, Sie fiebrig sind? Ja, also stimmt, ich fühle mich ein bisschen warm seit ein paar Tagen. Ich habe aber nicht gemessen. Aber Sie haben recht, also ich habe mich, aber obwohl ich so nachts geschwitzt habe, bin ich gar nicht auf die Idee gekommen, mich zu messen. Aber also ich fühle mich seit ein paar Tagen richtig fiebrig, das stimmt, ja. Ja, okay. Schwitzen Sie nur in der Nacht, oder? Überwiegend in der Nacht, ja. Ja. Und haben Sie das Gefühl, Ihr Herz ja, schlagen oder schlägt? Schlägt. Ja. Also klar schlägt mein Herz, sonst wäre es ja tot. Haben Sie das bemerkt, Ihr Herz schlägt Dass das irgendwie schnell, stark, stärker schnell, schlägt, ja, statt stärker, schneller? ja, Nee, schneller. also das, da habe ich nichts bemerkt. Nein, das, ich meine, das ist wie immer. Ja, okay. Und haben Sie Probleme beim Einatmen oder Ausatmen? Nee. Nö, nö, da habe ich keine Probleme. Und ja, haben Sie Schluckbeschwerden? Schluckbeschwerden habe ich auch nicht wirklich, nein. Nein. Was haben Sie das bemerkt? Ja, möchten Sie etwas, ja, diese Beschwerden, haben Sie irgendetwas bemerkt? Ja, Das, ich habe Ihre Frage nicht verstanden. möchten Sie etwas hinzufügen? Ja, außer diese Beschwerde haben Sie Nee, noch. das sind eigentlich die, das sind eigentlich die Sachen. Ich fühle mich schlapp, ich schwitze nachts und habe halt Gewicht verloren und der Hals ist dick, ja. Ja, okay. Haben Sie Sehstörungen oder nie Seh- oder Also Hör eigentlich habe ich Hören? keine Sehstörung. Ich habe chronisch eine Bindehautentzündung. Und muss deswegen immer Augentropfen nehmen. Aber auch das ist jetzt nichts Neues, ja. Und natürlich in dem Moment, wo ich die Augentropfen reinmache, kann ich nicht gut gucken. Aber ansonsten, wenn die Bindehautentzündung im Griff ist, dann kann ich gut gucken, ja. Ja, okay. Ja, schön. Und ja, haben Sie oder müssten Sie sich erbrechen? Nicht? Nein, nein, Nein, nein. nein. Also ich habe zwar nicht viel Appetit, aber Ja. übergeben musste ich mich nicht, nein. Ja. Und wie ist Ihr Appetit, Herr Leusen? Der, also ja, schmecken tut es mir nicht besonders zurzeit. Also ich habe keinen guten Appetit zurzeit. Deswegen habe ich auch erst gedacht, dass ich deswegen vielleicht ein bisschen Gewicht verloren habe. Ja, das ist in der letzten Zeit hat ihr Appetit verändert. Ja, genau. Ja. Ja, erst habe ich gedacht, das liegt daran, weil es so heiß ist. Ne? Dann hat man ja nicht so viel Appetit und will man eigentlich nur was trinken. Und, aber irgendwie ist das alles ein bisschen viel auf einmal, ja. Ja, okay. Und haben Sie Probleme beim Einschlafen oder Durchschlafen? Ja, beim Durchschlafen natürlich, das habe ich ja gerade schon gesagt, ne? Weil ich schwitze. Und weil ich auch nachts zwischendurch mal auf die Toilette muss. Ja, okay. Und mussten Sie sehr oft auf die Toilette? Ja, so zwei, dreimal in der Nacht muss ich schon raus, ja. Haben Sie Probleme beim Stuhlgang? Ja, ich neige so ein bisschen zur Verstopfung. Dann nehme ich so Movicol-Beutel. Aber Ja. nur, wenn das notwendig ist. Ja, Ihre Verstopfung ist immer da, oder? Das habe ich schon Manchmal. lange, ja. Ihr schon lange seid, ja. Okay. Sie haben gesagt, Sie haben ja Rückenschmerzen und Bindehaut. Bindehautentzündung. Bindehautentzündung. Ja, außer dieser Vorerkrankungen haben Sie chronische Erkrankungen. Ja, Sind also es ist ja bekannt, Bulletproof. dass ich ein bisschen erhöhte Blutfettwerte habe. Aber Ja. das ist in meinem Alter ja eigentlich nicht ungewöhnlich. Ja, haben Sie schon einmal ja Ihre Routine Krebsvorsorgung Untersuchung gemacht? Ja, normalerweise gehe ich dahin, ja. Ja, besuchen Sie sich oft Ihr Ja, Hausarzt? eigentlich ziemlich Ja, regelmäßig, ja. Dann gehe ich ja, zu meinem Urologen, ne? ja, ja Und schon. der guckt dann, ja. Ja, okay. Wurden Sie schon einmal operiert, Herr Leusen? Nein, operiert wurde ich tatsächlich noch nie, nein. Hm. Okay. Haben Sie das bemerkt, Ihr Lymphknoten, ja, das ist Ihr Lymphknoten fixiert oder beweglich, oder? Oh, das habe ich jetzt nicht nachgefühlt. Also ich merke das, dass das alles dick ist hier im Hals. Aber so genau kann ich das natürlich nicht beschreiben. Okay. Okay. Herr Leusen, nehmen Sie irgendwelche Medikamente für diese Beschwerden? Also Ja. jetzt gegen diese Schwellung, da wusste ich ja nicht, was ich nehmen soll. Ich nehme halt die Sachen, die ich regelmäßig nehme. Also diese Augentropfen natürlich. Ja, Augentropfen. Ja. Und dann habe ich so ein Medikament gegen diese hohen Blutfettwerte. Da nehme ich Simvastatin. Da nehme Simvastatin. ich abends eine Tablette. Und wie viel Dosierung? Welche Dosierung? Ah, ich Welche meine, da Dosierung steht nehmen? Simvastatin 40 drauf. Ja. 40. Okay. Und Augentropfen? Genau. Die heißen Ophthalmin. Okay. Und wie oft Die nehmen nehme ich dreimal am Tag in jedes Auge einen Sie? Tropfen. Okay, reagieren Sie allergisch auf irgendwelche Medikamente oder Lebensmittel? Medikamente wüsste ich jetzt nicht. Aber ich habe tatsächlich eine Erdbeerallergie, ja. Erdbeeren. Wie Das ist äußert? aber nur bei frischen Erdbeeren, also bei Marmelade oder Erdbeereis oder so ist es nicht. Nur wenn ich frische Erdbeeren esse. Ja, richtig. Und da kriege ich halt einen Hautausschlag, der juckt, ne? Okay. Und sind Sie vollständig geimpft gegen Coronavirus? Ja, klar, ich bin ja in dem Alter, wo man auch schon 4 Impfungen hat. Ja, ich Okay. bin Ja. viermal geimpft. Ja. Sehr schön. Und waren Sie schon einmal im Ausland? Ja, natürlich war ich in meinem Ja, Leben schon in mal im letzter Ausland, Zeit, aber ja, in letzter Zeit war ich einmal zum Wandern in Österreich, aber sonst war ich nicht weg. Okay. Also nicht gerade exotisch. Ja, und rauchen Sie, Herr Lausen? Nein, nicht mehr. Ja. Nicht mehr. Ich habe vor, lassen Sie mich rechnen, 18 Jahren habe ich aufgehört mit dem Rauchen. Und davor habe ich aber doch ordentlich geraucht. Ja, da habe ich so 20 Zigaretten am Tag schon weggeraucht, ja. Wie viele Jahre haben Sie geraucht? Och, das waren 30 Jahre, habe ich viel Geld ausgegeben. Hätte ich besser gespart, ja. Ja. Und trinken Sie Alkohol, Herr Lösen? Lausen? Alkohol, ja, also ja, ich trinke abends ein, zwei Gläser Wein so im Laufe des Abends, ja. Ja, jeden Tag. Eigentlich so gut wie jeden Tag, ja. Und das ist eine Routinefrage und ich muss das fragen. Ja, nehmen Sie Drogen, Herr Lösen? Nein, nein, nein. Selbst in meinen wildesten Jahren habe ich keine Drogen genommen, Ja, sehr schön. nein. Und leben Ihre Eltern noch? Nein, hören Sie, ich bin 79 Ja, Jahre alt. Das ja, könnte ein bisschen ja, schwierig werden, ja. ja. Und gab es irgendwelche chronische Erkrankungen in Ihrer Familie, in Ihren Eltern oder in Naja, also meine sind alle krank gewesen. Ja, mein Vater, der hatte einen Kehlkopfkrebs und ist nicht so besonders alt geworden. Den habe ich also schon deutlich überlebt. Der ist mit 73 gestorben. Und meine Mutter, die ist auch nur 78 Jahre alt geworden, die hat an einer Demenz gelitten. Demenz. Und haben Sie Geschwister? Ja, ich habe eine Schwester. Ja, ist sie gesund? Nein, die ist auch nicht gerade gesund. Die hatte einen Schlaganfall, da war sie 73, also jetzt 3 Jahre her. Und die hat tatsächlich eine halbseitige Lähmung zurückbehalten. Ist jetzt also ziemlich pflegebedürftig. Und haben Sie Kinder? Ja, ich habe drei Ja. erwachsene Kinder, ja. Und sind Sie gesund? Die sind alle fit, Ja, ja, klar. sehr schön. Und ja. Wo wohnen Sie normalerweise? Ja, wohnen Sie in ja, in Altenheim oder in Nein, eigenem? nein, nein, ich lebe alleine, ich lebe in der Wohnung. Ich habe Hm. seit 10 Jahren eine neue Partnerin und mit der lebe ich zusammen. Ja, leben Sie mit Ihrer Partnerin, ja? Ja, genau. Hm. Wir haben eine kleine Wohnung und da kommen wir gut zurecht. Sehr schön. Okay. Herr Lausen, ich denke, ich habe alle wichtigen Fragen gestellt. Haben Sie noch Fragen? Oder möchten Sie etwas hinzufügen? Ja, ich will natürlich jetzt wissen, wie es weitergeht und was dahinter stecken könnte und warum ist der Hals so dick. Also ja, da habe ich natürlich schon Fragen. Aber vor allen Dingen jetzt erstmal, was machen Sie jetzt mit mir? Was machen Sie für Untersuchungen? Ja. Ja, okay. Herr Lausen, das ist eine dritte Schritte, um eine richtige Diagnose zu stellen. Erste Linie ist eine richtige Anamnese ja, durchführen. Und zweite Schritt ist eine körperliche Untersuchung. Ja, ich würde gerne Ihren Hals untersuchen. Und dritte Schritte ist, und diagnostische Parameter durchführen. Ich würde gerne bei Ihnen Blut abnehmen und Hals-Ultraschall machen. Und auch danach, ich würde gerne Szintigraphie mit Ihrem Hals, Szintigraphie des Halses, Also, ja, was durchführen. genau ist Szintigraphie? Ja, Szintigraphie, das ist wie eine Röntgen, aber das ist das kann Ihre Schilddrüsen Wir überprüfen Ihren Schilddrüse, ob es richtig funktioniert. Ob sie richtig funktioniert, ja, okay. Ja. Und was, jetzt was ist das Besondere an der Szintigraphie? Ja, ja, das ist für ja, Hypertrose oder ja, Schilddrüsenunterfunktion oder Überfunktion. Ja, aber was bedeutet denn Szintigraphie? Was ist denn da? Ist das Röntgen? Nicht, eigentlich nicht Röntgen. Ja, das ist anders. Ja, was ist das technische Verfahren? Das der Mann ist wie eine Radioisotop-Verfahren. Ja, genau. Ja, okay. Und mit dieser Verfahren, ja, wir müssen Ihren Hals oder Ihren Schilddrüsen überprüfen. Okay, ja, alles klar. Gut. Und jetzt würde ich mit dem Oberarzt sprechen, wie wir weiter vorgehen. In der Zwischenzeit nehmen Sie bitte im Wartezimmer. Ja, okay. Platz. Dankeschön. Ja, mache ich. Bis gleich. Ich habe einige Fragen. Gleich einige, Herr Gündüz. Ja. Haben Sie in letzter Zeit Bauchschmerzen, besonders beim Gehen? Oh. Ich weiß, wo Sie hinwollen. Nee, hat er aber eigentlich nicht. Nee. Bemerken Sie eine Gelbfärbung oder Bläschen Ihrer Haut oder Augen? Augen? Ja. Ja, bei den Augen, die sind ja eher rot als gelb, weil er immer Bindehautentzündung hat. Aber sonst ist er nicht gelb, nein. Haben Sie, abgesehen von der Schwellung in Ihrem Hals, irgendeine Schwellung in Ihrem Körper bemerkt? Aufgefallen ist mir das nicht, nein. Haben Sie Heiserkeit? Heiserkeit? Ja. Nein, ich meine, aber hat der Kollege gefragt. Ich weiß nicht, ob diese Frage schon einmal gestellt wurde. Ich meine, er hat gefragt. Ich bin aber nicht heiser. Haben Sie sich schon oft mit einer Infektionskrankheit infiziert? Zum Beispiel nicht übermäßig oft. Residivierende Harnwegsinfektion zum Beispiel? Nö. Nein, also keine auffallend vielen Infekte, nein. Ihre Hausarzt einmal Blut abgenommen? Nein, der hat mich jetzt, als ich ihm die Symptome geschildert hat, hat er gesagt, gehen Sie mal ins Krankenhaus. Ja. Welche Diagnose Ihre Hausarzt damals gestellt? Oder, der hat mir gar nichts gesagt. Der hat gesagt, gehen Sie ins Krankenhaus. Okay. Warum in Notfalls? Mensch, Dr. Gündes, es sind nicht überall nur Notfälle. Ja? Dieser Patient kommt natürlich nicht in die Notfallpraxis. Okay. Ja? Dieser Patient kommt ins Krankenhaus, weil der komische Symptome hat. Der kommt nicht abends um 8 Uhr, der kommt irgendwann untertags und erzählt, dass sein Hausarzt ihn geschickt hat. Ja? Okay. Haben Sie Depressivsituation? Gibt es? Beispiel. Nochmal eine? Nervosität, Unruhe. Nervosität? Ja, Nervosität. Eigentlich nicht, nee. Depressive Situation zum Beispiel? Auch nicht, wirklich. Okay, vielen Dank. Das war's. Haben Kollegen andere Fragen? Ja, hier können wir erst das Gespräch anfangen? Ja, okay. Danke schön. Gut. Guten Abend, Frau Oberärztin. Haben Sie Zeit für mich? Ja, natürlich. Ich möchte Ihnen über einen neuen Patienten berichten, darf ich? Ja, natürlich. Wen haben Sie gesehen? Ja, Herr Jürgen Leusen ist eine 79-jährige Patient und 1,78 Meter groß und 84 Kilo schwer. Mhm. Und er sei verwitwet und lebe mit ihrer Partnerin in einer Wohnung. Seiner? Mit seiner Partnerin in einer Wohnung. Er sei Rentnerin. Früher habe er in einer Universität Mathe unterrichtet. Mhm. Die Patientin stellte sich wegen oder ja stellte sie geschwollene dicke Hals in unserer Notaufnahme gestellt vor. Und er berichtete er gab an das tue nicht weh. Also eine schmerzlose Schwellung? Ja. Ja, hm. Ja. Und sie klagte über Neuser und Gewichtsabnahme von 5 Kilo in der 6 Wochen. In 6 Wochen? Mhm. Ja, in 6 Wochen. Die Frage nach Herzbeschwerde und Lungenbeschwerde und Schluckbeschwerde wurden verneint. Mhm. In der vegetative Anamnese sei unauffällig, bis auf Fieber, Nachschweiß, Inappetenz. Und häufig Wasser lassen in der Nacht. Und wie sagen wir dazu? Verstopfung. Wie sagen wir denn zu dem nächtlichen? Ja, Nocturne. Ja. Nocturne. Okay. Und wie sagen wir zur Verstopfung? Ja, Verstopfung. Obst. Ja. Obstipation. Ja, Obstipation, ja. Richtig. Okay. Mhm. An Vorerkrankungen ergab sich Rückenschmerzen oder Dorsalgie und chronische Retinitis und Hyperlipidämie. Operation Geschichte seien bei ihm verneint. In Medikation nehme er Augentropfen Ophthalmin dreimal in jede Auge und Simvastatin einmal abends 40 Milligramm. Erdbeerallergie sei bei ihm bekannt. Und es äußere sich Pruritis. Er sei vollständig geimpft gegen Coronavirus. Er sei im Moment nicht Raucher. Aber früher wurde Tabakabusus mit 30 Päckchen bejaht. Mhm. Und er trinke 1-2 Gläser Wein täglich und Drogenkonsum wurde verneint. Mhm. In der Familienanamnese ergab sich Larynxkarzinom beim Vater und Demenz bei der Mutter und Apoplex bei der Schwester. Okay, ja. Er habe drei gesunde Kinder. Mhm. Die anamnestischen Angaben deuten am ehesten auf Morbus Hodgkin hin, und die als Differentialdiagnosen kommen Hypertrose und und oder was noch oder Hypotrose oder ja oder Larynxkarzinom in Betracht. Als Survivoren abklären würde ich den Patienten stationär aufgenommen und aufnehmen. Ich würde ich aufnehmen, ja. Ja, würde ich aufnehmen. Hm. Und sowie folgende labortechnische Untersuchung, Blutbild und Gerinnungsparameter Entzündungsparameter. Ja, aber was noch unbedingt? Ja, überprüfen. Ich würde gerne TSH und T3 und ja. Jawohl. Mhm. Würde ich wonach sollte man vielleicht noch gucken? Und außerdem würde ich Ultraschall des Halses durchführen. Ja, nochmal zum Labor. Da hätte ich noch eine Idee, wonach man vielleicht noch gucken sollte. Ja, TSH und ja, BSG und Epstein-Barr. Das habe ich nicht verstanden. Okay, gut. Also ne, die Serologie, um da, genau, okay. Und Halssono, ja? Was erwarten Sie in der Halssono zu sehen? Ja, Troides bei der Sonographie würde ich gern Lymphknoten und Schilddrüsen. Darauf kann ich mir ein. Also ja. Wir wollen diese Thyroid-Geschichte wollen wir natürlich ausschließen. Ja. Und müssen deswegen untersuchen. Ja. Aber natürlich schauen wir erstmal nach den dicken Lymphknoten, ne? Okay, ja. Und bei der körperlichen Untersuchung würde man eben auch was machen? Ja, bei der körperlichen Untersuchung auch würde ich Bauch abtasten. Und weitere Lymphknotenstationen praktisch? Ja, weitere Lymphknoten oder Lebergrößen oder Milz vor allen Dingen, ne? Ja, ja, genau. Ja. Also andere Lymphknoten und nach der Milz gucken. Da könnte man sicherlich auch noch mal mit dem Sonogerät draufhalten und würde wahrscheinlich was sehen, ne? Mhm. Ja. Okay. Ja, wenn sich die Sache zuspitzt, was würden Sie dann an Feindiagnostik noch machen? Ja, zuerst, richtige Diagnose um richtige Diagnose zu stellen würde ich Gewebeprobe entnehmen und zum woher zum Pathologen ja wo nehmen Sie die Gewebeprobe Im Halsbereich Also in den Halslymphknoten, ne? Ja, Halslymphknoten, ja. Ja, genau. Partiell, aber ja, ich bevorzuge es, Totalexzision. Macht man nicht erstmal Feinnadel? Feinnadel, ja, zuerst Feinnadel, aber ja, in der Feinnadel, man kann nicht einfach ja, um richtige Diagnose zu stellen, muss man Totalexzision. Totalexzision, okay, na gut, okay. Mhm. Ja, gut, ja, ist ja alles gekommen, wunderbar, ja. Worüber klären Sie den Patienten auf? Ja. Jetzt also vorausgesetzt, die Diagnose bestätigt sich? Sollte sich die Diagnose bestätigen, würde ich die Patientin ja, stationär aufgenommen und würde ich gerne ja, Chemotherapie veranlassen und onkologische Konsul ja, natürlich angemeldet. Ja, klar. Ja. Gut. Ja, haben Sie sich doch wacker geschlagen. Gut, also dann schauen Sie, was bei Herrn Lausin rauskommt. Halten Sie mich bitte auf dem Laufenden, ob denn Ihre Diagnose sich bestätigt oder ob es vielleicht doch nur die Schilddrüse ist und hoffentlich ist das mit dem Karzinom, ja, vielleicht bestätigt sich das ja auch nicht. Was spricht denn noch für die Karzinomerkrankung? Ja, eindeutig. Ja, das spricht so um eine Karzinom. Ja, 5 Kilo abgenommen. Ganze B-Symptomatik. Ja, ne? Nachtschweiß, ja, Fieber, ja. Gewichtsverlust, der bietet ja eigentlich das ganze Programm. Na, ja. Okay, könnte natürlich mit einer Schilddrüsenüberfunktion auch so ein bisschen erklärt werden. Aber wenn wir die Schilddrüse in Ordnung finden, dann kommt eigentlich nur noch das andere in Frage. Ja, super. Okay. Aber vielleicht bei der Ultraschall, ja, oder Hals-Ultraschall, ja, man kann Karzinom oder ja, Karzinom des Thyroid oder Lymphknot ja, unterschieden. Unterscheiden, ja. Okay. Unterscheiden. Mhm. Ja, okay. Gut. Ja, einen Klassiker habe ich zu bemängeln. Einen Klassiker. Die vegetative Anamnese ist bis auf Fieber, Appetitlosigkeit, Schlafstörung, Nyktorie und Obstipation unauffällig. Fehler. Dann würde ich ja eher sagen, die vegetative Anamnese ist ziemlich auffällig. Ja, ja. das sollte man tatsächlich andersrum formulieren. Ja, das ist diese Geschichte. Dann, aber man kann auch sagen, ja, in der vegetativen Anamnese, ja, Fieber, ja, alle sagen und ansonsten. Ja, aber was bleibt denn noch übervegetativ? Da ja. Ist doch eigentlich alles, was in Frage kommt, ist auffällig, ja. Muss man ja eigentlich schon so sagen, ja. Und was von der Formulierung einfach nicht so ganz glücklich war. Sie haben gesagt, OP-Geschichte seien verneint. Haut nicht so richtig hin. Also vorausgegangene Operationen wurden verneint oder der Patient wurde bisher noch nie operiert. Mhm. Ne? Und hatte ich noch was? Ich bin mir nicht sicher. Beim Hautausschlag bei der Allergie, sagt man wirklich Pruritus oder Pruritus. Sagt man Exanthem? Pruritus, ja, habe ich gesagt, aber das. Wir haben Pruritus gesagt, das ist aber ja keine Entzündung. Aber Pruritus. Bitte? Exanthem oder Pruritus? Vielleicht habe ich falsch gesagt. Ja, ich habe Pruritus gesagt, aber. Ich hätte jetzt erwartet Exanthem. Vielleicht kann uns da irgendjemand von den Kollegen helfen und sagen, aber ich meine, Pruritus ist die reine Rötung. Wenn ich mich nicht ganz arg täusche, ich kann mal eben gucken, ob ich das schnell nebenher googeln kann. Augenblick. So. Pruritus kommt schon. Missumfüllen. Ach doch, Juckreiz, ja. Chronischer Juckreiz. Ja, ja, okay. Exanthem. Ich denke, Exanthem passt ein bisschen besser, ne? Ja. Ja. Okay. Aber das sind ja echt Feinheiten. Ja, ansonsten haben sie sich doch wacker geschlagen. Kann man nicht anders sagen. Ja. Irgendwie ist Dr. Gündes uns verloren gegangen. Dr. Gündes, sind Sie noch da? Ja. Ja, immer. Immer. Hallo. Hallo. Ja, hat sonst jemand von Ihnen noch Fragen oder Kommentare zu der Geschichte? Morbus, Non-Hodgkin-Lymphoma, meistens Halsschwellungen, aber begleitet andere Lymphnotenschwellung. Eben. Und eine. Und Organe. Und Organe. Milzorgane-Schwellung. Und Bauchschmerzen. Und meistens Petechie in der Haut. Ah, ja. Ja, das würde man bei der körperlichen Untersuchung ja sehen, ne? Ja, und Infektionskrankheit, Neigung. Ja, klar, weil die keine Abwehr haben, ne? Ja. Mhm. Hauptsymptom. Ja gut, das passt ja. Der hat ja gesagt, der ist schlapp. Ne? Ja. Und ob er blass ist, das sehen Sie ja bei der körperlichen Untersuchung. Und auch diese Petechien sehen Sie ja bei der körperlichen Untersuchung. Ja, das ist ein guter Hinweis. Und wobei ich denke, dass man tatsächlich jetzt in dieser Zeit vorsichtig sein muss mit der Aussage, dass jemand keine Infektionskrankheiten hat, weil ja jetzt in dieser Corona-Zeit speziell alle Leute sich komplett isoliert haben. Und wenn sie rausgegangen sind, hatten sie eine Maske auf. Ja, also waren die Infektionsgefahren ja deutlich reduziert. Ja? Insofern ist das im Augenblick gerade nicht so eine sehr zuverlässige Information. Ja? Also ist mir jetzt nur so gerade eingefallen, weil man das ja festgestellt hat, dass jetzt in dieser ganzen Zeit viel weniger Leute Grippe oder Erkältungskrankheiten haben. Ne? Und deswegen hat er auch auf diese Frage, der hat nichts gehabt, ne? Also keine auffällige Infekthäufung. Ja. Was mich jetzt irritiert hat, wir haben nicht immer nur, Herr Gündes, in allen Bundesländern Notfälle. Ich meine, es gibt... Leute. So, bin wieder da. Entschuldigung. Wir haben ja in einigen Bundesländern durchaus andere Fälle, die nicht unbedingt in diese Notfallkategorie reingehören. Okay. Ne? Und deswegen, wenn da jemand vom Hausarzt geschickt ist, den Fall kann es, also zumindest meine ich, in Baden-Württemberg oder in Bayern geben. Und in Mainz hatten die, glaube ich, auch solche Fälle. Aber ich weiß jetzt nicht, wie das bei Ihnen ist, Herr Dr. Afci. Ja. Haben Sie nur Notfälle oder haben Sie auch, oder zum Beispiel haben Sie Traumafälle? Ja, in Düsseldorf gibt es ja nie Traumafälle. Ja, ich habe 1 Kilo Traumafälle in meinem Ordner, ja. Leute, ja, die irgendwo gegenfahren oder was weiß ich. Und in Düsseldorf gibt es das halt nicht. Ne? Wie ist das bei Ihnen? Ja, in Deutschland eine Meinung. Wir haben Assistenzarzt und ja, Praxis oder Notfallsituation. Aber diese alle Patienten muss als Assistenzarzt gleich Patienten. Ja, klar. Ja, Non-Hodgkin-Lymphoma gibt, aber eine Notfallsituation. Ach so, es muss immer eine Notfallsituation sein. Ja, Notfall oder gleich, aber ja, also wir sind. Ich habe den aber ja als Fall gekriegt. Ja, normalerweise. Ich habe ihn ja als Fall von einem Bundesland bekommen. Ich weiß nicht mehr von wem. Ja. Müsste ich jetzt nachgucken. Könnte sein, dass der aus Mainz ist oder könnte sein, dass der aus Baden-Württemberg ist. Aber ich habe den jedenfalls als Fall bekommen. Den habe ich mir nicht aus den Rippen geschnitzt. Ja? Und also irgendwo ist der dran gekommen. Und deswegen, also ich habe nicht nur immer diese Notfallleute. Und dann muss man eben die Situation ein bisschen anders spielen. Ja. Ja? Und so war das jetzt eben auch. Ja. Okay.